Königsallee. Von Hans Pleschinski. Erster Teil. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Andauernd weht von der Baustelle Zement herüber. Leider kann ich das Hauptportal nicht schließen. Die vielen Lieferanten. Die Feuerwehr hat die Zufuhr zum Lieferanteneingang gesperrt. Schön wieder ein Blindgänger. Krude zu werden. Naja, wir können froh sein, dass nicht das ganze Karree geräumt werden muss. Da müssen wir durch, meine Herren. Diese Panik immer bei Evakuierungen. Denken Sie bloß an die kanadische Sängerin. Fällt vor Aufregung die Treppe herunter. Ein Beinbruch immerhin. Naja, ein Blindgänger in unmittelbarer Nähe. Da kann man einer Künstlerin aus Übersee ihre Todesfurcht nicht verübeln. Immerhin musste sie ihre Fronttournee absagen. Ganz schön teuer. Glücklicherweise müssen wir das nicht bezahlen. Beseitigung von Kriegsschäden ist Sache der Behörden. Aber die Verluste an Wertgegenständen sind nicht zu unterschätzen. Jede Evakuierung kostet uns Tafelsilber. Und eine chinesische Vase. Ja, das kann noch eine Weile dauern. Ein Wunder, dass in Düsseldorf überhaupt noch eine Hauswand senkrecht steht. Aber dass ausgerechnet heute der Klavierstimmer bestellt wurde. Gottlob gibt es den Alltag. Auch wenn er die Nerven aufs Äußerste strapaziert. Oh. Oh. Was ist? Wieder der Granatsplitter. Andenken an das letzte Aufgebot. Juckt. Immer wenn der Tagesablauf aus dem Lot gerät. Dann fängt er an zu tanzen. Aber glücklicherweise sind wir den Amis ins Netz gegangen. Wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre. Dann hat das so gesehen auch wieder was Gutes. Oh. Die Blumenmädchen. Und das Gemüse. Wenigstens sind die Teppiche eingerollt. Wo doch der Lieferanteneingang gesperrt ist. Na ja, dann gehen Sie mal wieder auf Ihren Posten, Elkers. Da kommen die Schreiner für die Türen. Aber dass der Klavierstimmer heute ausgerechnet... Also wenn noch was ist, meine Herren, ich bin in meinem Büro. Gut, Herr Direktor. Türen? Ja, gepolstert, Schalldämmung für die Suite. Ja, wohl auch höchste Zeit. Unser Gast bedarf der größtmöglichen Ruhe. Er gilt als einer der empfindlichsten weltweit. Ich habe gehört, er gerät in fiebrige Albdrücke, braucht Unmengen von Schlafpulver, wenn der leichte Schlummer auch nur angehaucht wird. Die Direktion hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Doppelfenster geprüft, Wasserhahndichtungen ausgetauscht. Fehlen nur noch die Polstertüren. Er kommt mit dem 10er 12er. Wir wissen nicht, wann die in Köln aufbrechen. Ob dort noch ein Empfang eingeschoben wird. Vielleicht wollen die spontan am Rhein spazieren. Die sind jetzt wohl nicht mehr so oft in Deutschland. In Köln muss man ja nicht lange bleiben. In Köln gibt's nichts zu sehen. Naja, wohl hier ja auch nicht mehr. Oberkassel vielleicht. Warum die Alliierten ausgerechnet Oberkassel? Und auch die Bonzen und Industriebarone. Na, vielleicht haben die ja gerade geschont. Zwecks späteren Einvernehmens zwischen Industriellen und Besatzern. Also, ich bin SPD. 5-Tage-Woche, moderate Enteignung und völlige Entwaffnung. Neutralität, Frieden und ein gutes Auskommen für alle. Diese Hetze gegen die Sowjetzone, das Land zerfällt noch endgültig in 2 Teile. Wie wohl mein Café in Erfurt aussieht. Ausgebrannt, zerlegt. In Erfurt sind die Russen. Unfasslich. Nicht die geringste Nachricht dringt von dort durch. Erfurt ist weg. Das kann zwar nicht sein, aber es ist weg. Naja, da mal die Post. Erfurt verloren. Gerda verschollen. Unzählige tote Flüchtlinge. Ermordete Juden, Zigeuner, Andersdenkende. Trümmerflächen, Trümmerregionen. Blindgänger. Endkampf im Stadtpark. Wo geht's zur Küche? Vor der Treppe links, den Gang entlang. Ah. Immer durch. Guten Tag. Firma Elektrobunke. Ich bringe den Schallplattenspieler. Plattenspieler? Für den Nobelpreisträger. Ah ja, in die Präsidentensuite Belletage, erster Stock, das Zimmermädchen bringt dich hin. Okay. Nimm den Fahrstuhl, das ist doch schwer. Schau, Lorenz, unser bestes Gerät. Die Nebensuite, ich bedauere unendlich, gnädige Frau, ist leider reserviert. Ich kann Ihrem Gemahl diesmal stattdessen ein sehr geräumiges Doppelzimmer geben. Das Bad General überholt. Ja, selbstverständlich, gnädige Frau. Gehorsamste Empfehlung des Hauses an den Herrn Generalfeldmarschall, wenn ich mir erlauben darf. Herr Direktor! Herr Direktor! ein weltberühmter Humanist und ein unbelehrbarer Stahlhelmführer. In einer Stadt, im selben Haus. Ein Albtraum, Siemer. Das geht nicht gut. Man stelle sich vor, die beiden gemeinsam im Aufzug. Eine Begegnung mit Albert Kesselring, das ist ein Skandal. Und das bei den Holländern im Haus. Holländische Woche. Rotterdam in Schutt und Asche. London. Immerhin hat er Rom gerettet. Gerettet, kampflos den Alliierten überlassen. Aber er lächelt weiter. Soldat bis zum letzten Tag. Smiling Albert. Der lächelt immer. Auch beim Empfang seiner Zimmerschlüssel. Friedmann? Friedmann! Herr Direktor? Kesselring hat doch schon mal abgesagt, oder? Ja, letztes Jahr. Da haben Sie sich knapp für das Gästehaus der Flix entschieden. Wieso? Das wäre eine Lösung. Kesselring nebst Gattin. Ja, jetzt nur keine Gauleiter und volkshygienische Juristen im Haus. Das verkraften wir nicht. Der Affront. Der Ruf des Hauses wäre ruiniert. Heißt das, Sie müssen weg? Friedmann, lochen Sie weiter. Wir sind ausgebucht, Herr Direktor. Ich vertraue auf Sie, Siemer. Guten Tag. Womit können wir der jungen Dame behilflich sein? Plattenhaus Bunke, Schallplatten für den Gast. Der Apparat soll schon da sein. Hauptsächlich Wagner und ein bisschen Mahler. Oder kommt er nicht? Der Schumannsaal ist ausverkauft. Doch, er kommt. Wir haben zusammengestellt, was wir so im Laden hatten. So. Das weiß man doch. Wenn er sich matt fühlt, hier die Meistersinger. Die Auferstehungssymphonie fürs Wohlgefühl. Ja, dem wird wohl so sein. Page? Ja? Sei der jungen Dame hier mal behilflich. Jawohl. Präsidentensuite. Dankeschön. Sehr gerne. Die junge Dame? Mit Ungeduld und Spannung macht man sich bereit. So, die Präsidentensuite. Jeglicher Komfort. Bar, weißes Telefon, Bidet und Fenstertüren zur Balustrade zum Frischluftschnappen. Polstertüren, elektrische Heizdecken, ein extra Vorrat an Fano Dorm, Stöße von feinstem Schreibpapier. Falls im Hause der Beginn einer Novelle gar ein Romananfang zustande kommen sollte. Luxus pur. Dazu ist die Küche auf alle erdenklichen Gaumenschmeicheleien vorbereitet. Jetzt fehlen nur noch die Gäste. Das Haus ist bereit. Tun Sie einfach, was Sie gelernt haben, meine Herrschaften. Gehen Sie leise auf den Gängen, bedienen Sie aufmerksam und dezent. Achten Sie darauf, dass sich nicht ungestüme Besucher einschleichen. Falls er keine Fototermine wünscht, wir halten die Reporter fern. Falls die Gattin die Benrath-Suite moniert, bieten wir ihr die Jägerhofer an. Wir wissen noch nicht, ob die Tochter mitkommt. Sie gilt als die nervöseste von allen. Aber wenn sie um 3 Uhr früh die neuesten Zeitungen wünscht, rennt einer zum Bahnhof. Düsseldorf ist nicht Mettmann. Aber wie spricht man ihn an, Herr Direktor? Herr Senator? Herr Nobelpreisträger? Oder Herr... deine Familiennamen? Wie kann man auf ihn reagieren? Oder sich an ihn wenden? Einfach nur Sie? Ja, schwierig, das ist alles schwierig. Vielleicht einfach Herr Mann. Jo, Thomas Mann. Mann, ist das kalt in Europa. In Shanghai wären es jetzt an die 40 Grad. Ach, du bist ja auch nichts anderes gewohnt. Jetzt sind wir hier in der Kälte und wie angenehm könnte das Leben in Asien sein, wenn Mao Zedong nicht alles zum Stocken gebracht hätte. Handel, Devisen, Goldreserven, alles geht bergab. Die junge Volksrepublik will autark werden. Da ist man sich als ausländischer Kaufmann seines Lebens nicht mehr sicher. Ja, aber hier schon. Und du hast gute Referenzen. It is a great pleasure for me to recommend Mr. Häuser to future potential employers. Und Düsseldorf ist deine Heimatstadt. Aber nicht mehr wiederzuerkennen. Eine einzige Baugrube. Unfassbar, was der Krieg hier angerichtet hat. Was die Nazis überhaupt angerichtet haben. Na komm. Zum Glück hatte ich mit denen nichts zu tun. Und zum Glück habe ich es schriftlich unterschrieben. Und zwar eben nicht von der größten Nazisau. Dicke braune Soße aus Shanghai, bis an die Stufen des Jade-Tempels unter dem Schutz der Japaner. Jawohl. Die Eltern sind tatsächlich durchgekommen. Das mit Vaters Malkunst. Ein Avantgardist in den Umbrüchen der Zeit. Grelle Farben, scharfe Konturen. Aber er musste nicht auswandern. Wurde als Kulturbolschewist in den vorzeitigen Ruhestand entlassen. Er war nicht so wichtig. Also... zuerst einmal Meerbusch. Nach fast 2 Jahrzehnten in Übersee. Klausi mag doch meine Bratwürste nach dem ewigen Fisch im Bombay. Shanghai, Mama. Da schmeckt ihm was Solides. Weißt du noch, Klaus? Was, Papa? Wie ich dir 3 Stehkragen nach Sumatra geschickt habe, damit du vor den holländischen Pfeffersäcken Bella Figura machst. Ach, unser Gläuschen macht immer Bella Figura. Oh, so ein Unsinn, Werner. Schokolade in die Truben zu versenden. Der Junge hat vielleicht Mozartkugeln daraus gemacht. Klausi ist doch pfiffig. Trink doch, Klaus. Will Anwar nicht auch mal einen Schluck probieren? Mohammedaner hin, Mohammedaner her. Fliederbeerlikör wärmt auf. Und außerdem, Alkohol ist ein arabisches Wort. Doch. Papa, Anwar spricht einige Sprachen, aber nicht Arabisch. Zeig ihm mal die Oper. Musik kennt er doch. Was sagst du, Mama? Eine Oper haben sie im Pazifik Zeigen nicht. Zeigen allein nützt bei der Oper wenig, Mira. Für hohen Lohn kann Liebe schon auch hohe Leiden. Ach, jetzt beherrsch dich mal, Werner. Das trifft doch zu. Fidelio, die Mödel singt. Oh, komm, Anwar, ich glaube, wir gehen jetzt. Klausi, wohin geht ihr? Nicht gebrochen, die beiden. Und nicht engstirnig geworden. Vater, immer noch mit Pinsel und Palette, hat die Kunstakademie wieder zum Leben erweckt. Von Düsseldorf aus kann ich Anwar besser die Umgebung zeigen. Papa kann ungestörter malen. Oh, kaum angekommen, wollte schon wieder ausziehen. Es ist eng hier, Mama. Mit dem Zug sind wir doch schnell bei euch. Wir haben uns doch so viel zu erzählen. Eben. Da braucht man zwischendurch ein wenig Ruhe. Ich nicht. Muss er nicht, wenn du da bist. Das sagst du. Mhm. Es geht doch nichts über das Hotelleben. Das bist du ja gewohnt. Breidenbacher Hof. Der könnte noch stehen. Da haben wir früher Karneval gefeiert. Exquisite Bälle. Warum nicht das Beste für uns? Gut, das bist du ja gewohnt. Guck mal, so viele unterschiedliche Radioapparate. Und Fernsehgeräte. Schade, dass sie nicht angeschaltet sind. Gibt's tagsüber kein Programm? Nicht einhaken, Anwar. Nicht hier. Sie haben noch die Nazi-Gesetze. Wieso? Die SS war doch homo. Homosexuell? Wer hat dir das eingeredet? Wenn, dann verklemmt. Deutsche Männer sind gerne zusammen. Sie haben so viele Kasernen. Und wandern im Wald. Vergiss solche Weisheiten. Ja, da ist er. Breidenbacher Hof. Der Stolz der Stadt. Er steht noch. Und voilà, die Königsallee. War einst der Stadtwall. Napoleon, du weißt? Ich weiß. Königliche Hoheit. Wie? Da, schau. Königliche Hoheit. Der Film nach dem Roman von Thomas Mann. Er? Ja. Sylt. Er. Sommer 1927. Die Strandkörbe meistens schon am frühen Morgen belegt. Die Manns wohnten in derselben Pension wie wir. Aber außer guten Tag und guten Morgen im Speiseraum haben wir kein Wort gewechselt mit der berühmten Familie. Einmal habe ich die Gartenpforte für Frau Mann aufgehalten. Danke, sehr aufmerksam von Ihnen, junger Mann. Genießen Sie das Meer. Nur hinein ins Nass. Ertüchtigung zahlt sich aus. Er war überhaupt nicht blasiert. Manchmal summte er eine Melodie, wenn er morgens die Treppe zum Frühstückssaal herunterstieg. Nicht zu weit hinaus. Man täuscht sich leicht. Die Strömung ist tückisch. Aus der Brandung heraus hatte er zu mir herübergeblickt. In der Sonne glänzten, funkelten seine Brillengläser. Ich passe auf! Und er hat genickt, ja. Und wie zum Gruß mit einer Hand gewinkt. Er hat mich erkannt, bevor ich mich selbst erkannte. Er war über 50, für mich schon ein alter Mann. Aber ich spürte seine scheue Güte. Er bot mir eines seiner Sandwiches an und fragte mich nach meinen Berufswünschen. Kaufmann! Das ist recht so. Dem Tüchtigen öffnet sich der Pfad. Sie haben mich eingeladen, nach München. Ich als Gast von Thomas und Katja Mann. In der Schule wurde ich zum Wundertier. Katze oder Panther? Ich galt als schön. Ja, apart, schlank, durchtrainierter Körper und mit noch schwärzeren Augen als Katja Mann. Wildere Augen. Verheißung von Kraft und Leben. Und? Es geschah? Ich konnte es nicht ahnen, Anna. Oder doch? Du hast es gespürt, du. Das war deine große Geschichte. Der Kuss. Er ist weit vor. Ein Kuss ist immer schön. Ein Kuss bleibt in der Welt. Er schrieb mir noch nach Sumatra. Sogar aus dem Exil. Gut aufheben. Vielleicht ist das mal sehr viel wert später. Mir schmerzen die Füße. Zeit, das Gepäck loszuwerden. Ein bequemes Doppelzimmer, falls wir so etwas überhaupt bekommen. Wir werden ruhige Tage genießen, Anwar. Lesen, Dampfer fahren. And visit the cathedral. Die steht in Köln. Mein? Ich gehe mir jetzt ein Buch kaufen. Bettlektüre. Aber natürlich lebt Thomas Mann noch. Er schreibt auch noch. Dann geben Sie mir doch bitte das Neueste. Felix Krull müsste noch im Fenster sein. Aber dies hier ist auch neu. Die Betrogene. Fräulein Anna, ich muss Sie doch dringend ermahnen, hier nicht so offensichtlich zu sein. Bei allem Verständnis für Ihre Neugier, aber die Gäste, das wissen Sie doch. Oh, lieber Herr Siemer, ich bin ja so neugierig, ob Frau Valente schon eingetroffen ist. Zum Glück ist ja der Schreck mit der Fliegerbombe gestern... Nur mal rasch wieder an die Arbeit, junges Fräulein. Frau Valente, immerhin erwarten wir heute Vormittag den Nobelpreisträger. Guten Morgen, die Herren. Einen angenehmen Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Sagen Sie, stimmt es, dass die beiden Gäste aus Meerbusch oder aus China zusammen untergebracht sind? Hugo wusste das nicht so genau. Sie haben zwei Einzelzimmer mit Verbindungstür in der Dachetage. Die haben auf einem Doppelzimmer bestanden. Direktor Merck hat die peinliche Situation bereinigt. Wer ist Hugo? Der Elektriker. Ah. Er geht mit Luise. Hier aus dem Frisiersalon. So, so. Ja, er wird da noch einiges in Erfahrung bringen müssen. Hugo. Sagen Sie, Siemer. Herr Direktor. Sind denn die Zeitungen auf die Tische verteilt? Der Buffetwagen. Ach, ich weiß gar nicht. Die Zigarren, was ist mit den Zigarren? Natürlich, Herr Direktor. Fräulein Gerda vom Tabak ist über alles im Bilde. Ich habe um 12 Termin. Haben wir es dann hinter uns? Aus Köln ist er wie geplant weg. Die kommen mit dem 10:12 Uhr. Ach, die vielen Pflichten, Herr Kollege. Die Gaswerke müssen endlich ganz in kommunaler Hand. Und könnten mit den Neusser Betrieben vereinigt. Kein Empfang am Bahnhof. In dem Gedränge? Gut. Wichtig, Tuerei. Ich bin im Büro. Gut. Mann, den liest mein Sohn nicht. Zu schnörkelig, zu damenhaft. Die Sprache hat Giesewind. Der hat auch die Gedanken. Und Gedanken brauchen wir. Und Ihr Sohn? Thyssen. Schon alles eingefädelt. Oh. Die Begrüßung nimmt der Kulturreferent vor? Ich nehm's an, ja. Aber schnörkelig und damenhaft war es nicht, als er die Bombardierung Deutschlands gefordert hat. Sie haben BBC gehört? Feindsender, Aus dem warmen Exil lässt sich der Untergang leicht beschleunigen. Mit Worten. Ein halboffizieller Empfang? Was ist das denn eigentlich? Mit Krawatte, aber schlecht geknotet. Morgen, Herrn. Herr Stadtkamerad, guten Morgen, Dr. von Seeken. Wünschen die Herren eine Erfrischung? Na, was trinken wir? Pilz? Ja. Drei Pilz fürs Stadtkomitee. Nee, ich ein Selters. Oh. Kommt der Oberbürgermeister auch? Tag, der Herr. Wenn man von Teufel spricht. Der Kultusminister höchstpersönlich wird im Schumann-Saal die Begrüßung seitens des Landes vornehmen. Viel Aufwand für einen Literaten. Hören Sie, Giesewind, ohne Kunst hätten wir nur Thyssen, Mannesmann, Henkel und die Unterkünfte drumherum. Der Sinn unserer Tüchtigkeit muss sein, Muße zu finden. Im Grunde arbeitet der Mensch doch nur, um faul sein zu dürfen. Aber damit Faulheit nicht ins Verfaulen übergeht, münzt er sie sich zur Muße um. Und in der Muße erkennt er sein höheres Selbst und ist offen fürs wahre Menschsein, den Geist und das Abenteuer. Ohne Heinrich Heine, ohne Robert Schumann, ohne diesen Besuch, Düsseldorf wäre doch nicht der Rede wert. Ja, aber seine Aufmunterungen wie in Weimar sind gerade angesichts des drohenden Dritten Weltkriegs zwischen den todfeindlichen Systemen sinnvoll. Adenauer hat das gar nicht gut gefallen. Die ostdeutschen Organe jubeln. Der große Dichter kommt, weil er bei uns frei sprechen kann. Und damit er seine Forderungen eingelöst sieht in der Volksdemokratie, die den Kapitalismus zerschmettern wird. Dergleichen hört man westlich des Eisernen Vorhangs nicht gern. Noch viel schlimmer ist aber doch, dass die Buddenbrooks ausschließlich als deutsch-deutsche Gemeinschaftsproduktion verfilmt werden dürfen, um den Geist der traditionellen Einheit zu symbolisieren. Das Signet der Babelsberger Filmstudios flimmert für immer über die Leinwände, auch im Westen. Eine Niederlage. Ja. Sei es wie es sei. Jedenfalls hat Adenauer den eigenwilligen Dichter nicht begrüßt. Und auch drüben ist es schwierig, einen Villeneigentümer vom Zürichsee als eingefleischten Genossen der Arbeiter und Bauern zu präsentieren. Morgen, Herr. Die Gaswerkkonferenz müssen Sie allein stemmen, Giesewind. Ich bin heute Nachmittag bei der Recke-Stiftung. Ich werde seitens der Stadt willkommen heißen. Dann sind Sie an der Frau Reihe. Frau Kollegin, Auf der Baustelle am Rheinufer stand ich heute früh wieder Stunden im Stau. Soll ich selbst zur Schaufel greifen? Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Wir müssen in der Fremde anwerben. Ein kleiner Imbiss zur Erfrischung mit Empfehlung der Hoteldirektion. Sekt und Salzgebäck. Herrschaften, er kommt. Leiten Sie die Gäste um, um Himmels Willen. Kein Problem, Herr Direktor. Das Haus ist geschult im Umleiten. Bilden wir Spalier oder stehen wir in loser Gruppe? Und da kommen Sie, da kommt er, der Gast. Er trägt Hut, einen beigefarbenen Anzug. Ein locker geschlungener Schal lässt eine Fliege erkennen. Welch eine Berühmtheit. Gelesen und ungelesen, die Humanitas in persona. Der unanfechtbar Gerechte, der Magier. Erkunder der Liebe und der Trauer. Eine Welt in der Welt, über der Welt. Die Gattin Katja Mann im dunklen Blau, das weiße Haar zurückgekämmt, das Gesicht jugendlich verschmitzt. Erika Mann, die Tochter, sie trägt einen Hosenanzug wie die Dietrich. Unter dem Arm eine Mappe, ein Manuskript, das neueste Werk des fast 80-Jährigen, ein Schelmenroman, der Verkaufsrekorde bricht, aus dem er im Schumann-Saal vorlesen wird. Felix Krull. Hochverehrter Herr Dr. Mann, gnädige Frau. Die Stadt Düsseldorf, die Sie mit Ihrer Kunst beehren, für viel zu wenige Stunden in ein Zentrum europäischen Geistes verwandeln. Diese Stadt, in der ein Heinrich Heine das Licht einer herausfordernden Welt erblickte. Hier, wo einer Ihrer Ahnen in der Dichtung, Karl Immermann, eines der innovativsten deutschen Theater begründete. Dieses kleine Paris heißt in einem Nobelpreisträger den Weltgeist. Schönen Dank, meine Herren und meine Dame. Das ist ein ganz famoser Empfang. Ja, wir sind gern in Düsseldorf. Thomas Mann war vor Jahrzehnten öfters hier. Ja, Thomas Mann verspürte zeitweise einen wahren Drang, auch Kontakt zur regen Düsseldorfer Jugend zu pflegen. Mutter! Wussten Sie davon? Nee, nie gehört. Wer mag das gewesen sein? Ja, wir sind gerne hier. Das soll genügen. Und gerne hätten wir unseren Aufenthalt für Sie unterhaltsamer gestaltet. Aber leider kann Thomas Mann nicht sprechen. Ja. Keine Silbe. Wie? Was, keine Ansprache? Keine Lesung? Dann hätte er auch in Köln bleiben können. Oder umkehren. Durch einen dummen Zufall waren in Köln einige Fenster im Hörsaal geöffnet. Was Zugluft anrichtet, merkt man erst später. Kann ich irgendwie behilflich sein? Die Verkühlung mag sich legen. Sei es wie es soll. Schnupfen ist doch auch keine Grippe. Sie hier, endlich. Ihr Schrifttum, Thomas Mann, war in Deutschland nicht mehr erwünscht, ja, teilweise öffentlich verbrannt. Aber in vielen Bücherschränken standen die Buddenbrocks, Tonio Kröger und Schillers Schwere Stunde verwahrt. Und in unseren schweren Stunden konnten wir uns verkriechen in ihre Werke, wenn wir innere Flucht aus Krieg, Tod und Ruinen suchten. Sie sind sprachlos, Thomas Mann. In der Tat. Aber Ihre Gedanken mahnen uns und zeigen uns gewiss einen Weg ins Licht. Denn, wie schreiben Sie so eindrücklich, leidig Dasein im Ringen und Widerstreit mit einem Volkstum, das doch auch wieder den Schwimmer trägt. Soll wohl so sein, wehleidig bin ich nicht. Deutschtum ist Freiheit, Bildung, Allseitigkeit und Liebe. Thomas Mann, trotz allem und wegen allem, wir mögen Sie. Bravo! Bravo! So gehören wir denn zusammen. Vielleicht. Mag sein. Wird sich weisen. Nicht, Zauberer, deine Stimme. Lass nur, Eri. Die Pflicht will's. Ja, dann tu's. Ist schon recht, alter Recke. Ich danke. Ich danke für die Aufmerksamkeit, die mir durch diese Stadt zuteil wird. Und wir hoffen, morgigen Tags bei leidlich wiederhergestelltem Organe zu sein. Ich danke spröde, doch das Herz ist dabei. Ich wurde über alles Maß gelobt. Größe, meine Dame, meine Herren, ach, welcher Dunst. Ich habe mich nie für einen großen Mann gehalten. Ich habe mein Leben verbracht im Aufblick zur Größe und zum Meisterhaften. Und ich habe dabei aus Liebe und Bewunderung gelernt. Aus dem Aufblick ist zuweilen ein gewisser Einblick geworden. Und so ist ins Werk eine Anspielung auf Größe eingedrungen. Ich denke sehr nüchtern über meine Verdienste. Aber nun, entschuldigen Sie mich, bitte. Verzeihen Sie, gnädige Frau? Ja? Eine Formalität, leider unabdingbar. Ach, und die wäre? Die Buchung wurde vom Veranstalter bereits beglichen. Aber Gäste sind gehalten, ihren Aufenthalt zu melden. Das war bei Marika Röck oder der verunglückten Solistin aus Kanada nicht anders. Ja, so, natürlich. Bitte, es ist ja auch eine Ehre, Ihren Namen hier verzeichnet zu sehen. Ja, Präsidentin Benrath und die Jägerhofsuite für mich? Annehmbar. Meyers aus Kassel, Sophie Schollentour aus Graz, Herr und Frau Fiebrink, Zimmer 500. Geboren 12. April 1909 in Rom. Nur die Unterschrift. Häuser. Wie belieben? Nicht möglich. Ein großes Haus. Viel kommen und gehen. Seine Augenweide. Sylt, München. Er wurde Josef. Vielleicht auch Kroll. Bitte? Häuser. Nein. Häuser Shanghai. Es gibt zwei. Also es gibt sicher viele. Wir haben hier nur einen. Mit einem farbigen. Die große Liebe. Mit einem Herzensschatz aus, ne? Nun ja. Gott trifft sein Geschöpf. Nein. Und die Mama? Das ist zu viel. Wir haben zwei Gäste von Kalkreuth und in keiner Weise verwandt. Ach was. Unfug. Zimmer 500 und 501. Sperlingslust. Was für ein Name für eine Rumpelkammer. Aber immerhin, eine Flügeltüre als Verbindung. Und so wird das doch noch ein passables Doppelzimmer. Der Blick ist phänomenal. Ja, über Dächer, Schornsteine, Trümmer, Baugruben und Brachen. Schön ruhig. Und Mama Häuser kocht jetzt Würste und singt. Die werden nicht gekocht, sondern brutzeln in der Pfanne. Brutzeln? Mit Fett, dass es spritzt. Bitte Tee und some Cake dazu. Yes, Zimmer 500. 500 oder auch 501. Für zwei Menschen. Ich weiß nicht. Merci beaucoup. Die haben noch nie Kuchen in die 5. Etage gebracht. Das ist doch ein Hotel. Service in Deutschland ist etwas anders als daheim. Bitte. Wir werden behandelt wie die Prominenz. Ein aromatischer Darjeeling und einige Petit Fours. Einfach auf den Tisch, danke. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Falls Sie einen Tisch fürs Abendessen reservieren möchten. Danke, wir lassen uns treiben. Ich wünsche eine angenehme Teestunde. Here we are. Ein sehr angenehmer Mann, opmerklich. Was machen wir abends zu deinen Eltern? Das ist doch zu merkwürdig. Hier, das Buch, Die Betrogene. Die Geschichte spielt in Düsseldorf. Von deinem Thomas? Und was schreibt er über hier? Seit einem Jahrzehnt bewohnte die kleine Familie ein Häuschen, das einem kleinen Kreis von Verwandten und Freunden, darunter Professoren der Maler und auch der Medizinischen Akademie, gastlich offen stand. Dein Vater. Thomas Mann hat mich am Strand beobachtet, in sein heiliges Arbeitszimmer geführt. Fast 80 könnte er jetzt sein, unheimlich. Umklammert Thomas Mann quer über den Globus mein Leben? Unsinn. Besuch ihn und ich komme mit. Was soll ich ihm sagen? Guten Tag, ich bin Klaus vom Strand und komme aus Shanghai. Erkennen Sie mich noch? Nun, sind Sie nicht der Sohn des durchaus hochschätzenswerten Kunstmalers Häuser? Oh ja, der Herr Klaus Häuser selbst. Palauz, hier steht er nun. Sollten uns gelegentlich, wenn alle Umstände eben sind, ein Quäntchen ausführlicher sehen. Wir fahren morgen nach Meerbusch zu den Eltern. Und heute Abend zeige ich dir die Altbierkneipen. Gut, macht auch Spaß. Bist du's mir? Eindringlich die Frage zweimal hintereinander. Bist du's mir? Im Schauspielhaus vor großem Publikum. War ich? bis jetzt geliebt? Aha, da ist er ja. Märchenhaft. Und hier bin ich. Erika. Lass uns doch schauen, ob die Gespenster diesen Kampf bestehen. Oh, the smart boy. Ach, gar nicht so sehr verändert. Schau, schau, eine goldene Jacke. Seide is the very smart, Klaus. Hast dich auf die Reise gemacht? Ja, von wo? Lass dich umarmen. Böser, böser Bube. Erika. Ach, Klaus, dass es ein Wiedersehen gibt. Du warst mir nicht immer im Sinn, aber du warst doch ein Teil von uns. Augenzeuge, Bruder, Freund. Was hast du getrieben all die Zeit? Du mein letzter Klaus. Der andere ist im Unglück versunken. Er taumelte nur noch durch schreckliche Tage. Der Tod galt in unserer Familie schon immer als vielleicht erlösender Part. Klaus ist tot? Schlaftabletten. Vor 5 Jahren. Dass er sich so verloren fühlte. Was wollte er? Ruhe. Ich werde sein Werk retten, Mephisto. Auch wenn es jetzt heißt, Gründgens hätte auch Leute geschützt. Tragisch. Erika. Ja, schau mich an, da lag es ab. Immerhin drehe ich mich noch mit der Erde. 3 Fluchten überlebt, mein Lieber, aus Deutschland, aus Europa, letztes Jahr aus den USA. Nicht leicht, Klaus. Aber eine gestählte Amazone mit moralischen Idealen. Wahrheit, Ehre, Anstand, Freiheit, Toleranz. Tja. Und du? Ja. Du bist nicht allein. Willst du uns nicht vorstellen? Aber, ja, natürlich, entschuldige. Erika Mann, ich meine Gründgens, oder... Was redest du? Vom Herrn Reichsdarsteller bin ich seit einem Vierteljahrhundert geschieden. Ich habe vor 20 Jahren Wissen Orden geehelicht. Konnte dadurch Britin werden. Ach so. Der einzige Mann, der seinerzeit auf dem Bahnhof von Melvern wartete. Also ging ich auf diesen Fremden zu und sagte, it's so kind of you to marry me. Worauf er erklärte, darling, how lovely to meet you. Danach rasten wir zum Standesamt und er hatte meinen Namen vergessen. Perhaps I shall never see her again, but she's very nice. And that must be true. Grüß Gott, junger Mann. Also, ich bin die Eri. Die Eri muss immer die Suppe salzen, wenn Sie verstehen, was das meint. Das ist Herr Batak Sumaiputra aus Sumatra. Ja. Wenn er nicht schläft, lernt er Deutsch. Ja, einer muss die Karre in der Spur halten. Milan wird alt. Sie stellt das Hauspersonal an und entlässt es, gewiss. Ohne sie wäre der Zauberer sicher tot. Vielleicht verhungert, weil er nicht einmal ein Ei braten kann. Aber kompositorisch leistet Mutter nichts. Mir vertraut ihr allmählich mehr. Mama ist die Krücke. Und ich bin der Rollstuhl. Vor wem soll er sich auch noch öffnen? Bei seinem Ruhm unablässig das Richtige äußern. Er steht nackt im Wind. So viel Erlebtes. Eine herrliche Frau. Dazu diese familiäre Wortgewalt. Ja, wir haben sonst nichts. Außer ein paar Konten, deren Volumen gelegentlich überschätzt wird. Vielleicht etwas zu trinken? Was gibt es denn? Es gibt Tee. Hat er uns verstanden? Die ganze Zeit? Mhm. Wie viel versteht er denn? Holländisch perfekt, Mandarin auch. Indonesisch sowieso. Beeindruckend. Aber er fürchtet sich doch nicht vor mir. Ivo, Anwar ist mit Tigern und Taifunen aufgewachsen. Darf ich? Ja. Ja? Bitte eine Erfrischung und ein paar Sandwiches. Häuser, 500. Champagner, ja, meinetwegen, Wirf. Auf Rechnung Benrath Suite. Schönes, wüstes Land. Die Deutschen haben bewiesen, dass sie sich nicht selbst regieren können. Wenn man ein ganzes Volk entlassen könnte, wäre es der Moment gewesen. Dabei hätten sie nur einen Marschbefehl verweigern oder geschlossen zum Beten in die Kirche gehen müssen. Und Wo warst du, Klaus? Ich habe versucht, Polo zu lernen. Aber die Geschicklichkeit fehlte mir. Plumps! Vom Pferd gefallen. Du bist emigriert. Nicht direkt. Ich wollte nur freier leben. Exporthandel. Bald wohnte ich im Hotel Zentral. Dann immer in Hotels. Fein. Herein! Sie haben eine Erfrischung gewünscht? Ah, fein. Fein, fein. Mein Kompliment. Also Cucumber-Sandwiches bekommt man selten. Ich werde es der Küche ausrichten. Danke. Danke. War nicht leicht, nach deinen Abreisen zum Tagesgeschäft überzugehen. Du hast Geordnetes aufgewühlt, Klaus. Seine Unruhe und seine Trauer. Ich sollte sagen, seine Glückstrauer. Mühsam wieder zu glätten. Ich kam damit zurecht, aber meine Mutter musste mit einem Treuebruch umgehen. Sie ist freizügig. Doch für eine Weile war sie die Verratene und Betrogene. Sie weiß, dass er sich vergaffen muss. Jünglinge betören ihn. Deswegen sind seine Frauengestalten, nun, sagen wir, eher originell als... Was ist? Klaus Häuser ließ einen großen Schutthaufen zurück. In den Gefühl. Ach. Du bist ihm inniger begegnet als wohl sonst irgendein Mensch. Der zarte Josef in Ägypten, der gebenedeite Gottes, der hat deinen Schmelz bekommen. Und Krohl stammt aus dem Rheinland. Das wäre eine Ehre ohne Nutzen, Mary. Aber es rührt mich sehr, dass von du... Von Sylt schrieb er... An diesem erschütternden Meere habe ich tief gelebt. Und als du noch in München warst, ich nenne ihn du und habe ihn beim Abschied mit seiner ausdrücklichen Zustimmung an mein Herz gedrückt. Er nennt niemanden sonst du. Er hat deine Eltern hier besucht, nur um deine Atmosphäre atmen zu können. Seine Schläfe an die meine gelegt. Erika, das ist intim. Gewiss. Dennoch, gelebt und geliebet, Lippen, die ich küsste. Ihr hattet fast ein Jahrzehnt lang Kontakt, bevor du ausgewandert bist. Ich tat ihm wohl. Er erzählte und erklärte mir viel. Schönes, Spannendes. Über die Freiheit des Menschen, der sich der Tyrannei nicht beugen darf. Es war Liebe. Doch, durchaus. Aber könnte sie eine Gefahr gewesen sein? Ich auf Sumatra? Eine Geschichte unter Männern, Erika. Er hat euch weiter geliebt und ernährt. Ich fand Anwar. Du wurdest sein Du. Das geschah so. Ihr dürft euch nicht wiedersehen. Jetzt nicht. Bitte? Wie bitte? Erika, ich... Nicht jetzt. Er vergisst nichts. Schon gar nicht Gefühle. Er hat nicht mehr viel Zeit. Nach dem Krull weiß er nicht, ob er sich noch einem Stoff widmen kann. Er braucht Schonung und Ordnung. Jede neue Emotion würde ihn verwirren, aufregen, traurig stimmen. Klaus, schone ihn und meide uns. Ist er hier? Natürlich, ihr seid ja auch hier. Rechtzeitig großes Programm, Lesung im Schumannsaal, Ministerempfang im Mahlkasten. Und wo? Er schläft unten und ihr hier oben. Und damit hat sich's. Keine seelischen Fluten. Sein Schaffen sollte gerade dir am Herzen liegen. Ich plädiere für die Fortsetzung des Krull. Das Buch hat eingeschlagen wie eine Bombe. Endlich etwas Beschwingtes, Geistreiches für dieses Land. Hochstapler sind viele, aber bei Felix Krull siegt die Liebe. Ich lasse euch noch zwei Bouteillen hochkommen. Macht euch einen schönen Abend. Kein Zuwinken, keine Umarmung, kein Kontakt. Einfach Abwesenheit. Und ausgeladen. Nein, nicht einmal eingeladen. Eine Frechheit. Wegen eines Kusses. Vor Ewigkeiten in München. Ich nehme ein Schaumbad. Du kannst überlegen, wo wir essen heute Abend. Ist gut. Ist sie fort? Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Natürlich ist sie fort. Sie bringt mich um. Die kennt keine Gnade. Ich kombiniere, Sie sind nicht der Hoteldetektiv. Sie suchen? Herr Häuser, nur Sie können mein Leid mildern. Sie kennen meinen Namen. Er kannte ihn kaum, war aber eifersüchtig. Der andere auch und ich vielleicht am meisten. Ah, Jungen, Jugend und Tanz. Der Prophet führte uns in arkadische Welten. Komm in den totgesagten Park und schau, der Schimmer ferner lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau, erhellt die Weiher und die bunten Pfade. Das klingt bombastisch gestrig oder sehr zukünftig. Das Dritte Reich, das George verkündete, bedeutete ein kosmischeres als das eben Vergangene. Wer sind Sie? Ernst Bertram. Ich bekleidete lange einen Lehrstuhl in Köln. Ein Professor. Kein Emigrant. Und dafür büße ich jetzt. Aus tiefster Not komme ich zu Ihnen. Sie sind von weit her zum Wiedersehen des Geliebten hier. Sei es drum. Wo bitte ist Ihr Problem? Sie sehen mich in Lumpen und vernichtet. Nicht jeder kann den Nobelpreis erlangen. Ich gehörte vor fast 50 Jahren zum Komitee. Das ist ja sensationell. Ja, aber ich schlug nicht Thomas Mann vor. Vielmehr George. Das würde ich dem alten Freund nicht beichten. Na, der hatte genug Speck im Schrank. Und da soll ich vermitteln. Ach was, es geht um Größeres. Ich bekam einen Lehrstuhl in Köln. Doch was war am Rhein noch Deutsch und Vaterland? Das Rheinland besetzt, um das Letzte herauszuquetschen und das Reich auf alle Zeit zu entmannen. Ja, da war Widerstand vonnöten. Eine zänkische Republik, ohnmächtig, entwaffnet, gedemütigt. Nur die Geisteskräfte konnten das Volk zusammenschweißen. Nun ja, es war viel Aufbruch. Das brodelnde Deutschland wurde das Laboratorium der Moderne. Verwilderung. Gegen das Diffuse half nur Besinnung auf deutsche Werte. In Lied und Prosa rief ich zum Kampf gegen die Entartung auf. Bitte? Und Thomas Mann entgegnete nichts. Hatte sich zur Republik bekehrt. Lübeck plötzlich als Modell der Welt. Gewiss hat er es mir nie verziehen, dass ich die Kölner Bücherverbrennung mit meinem Weihespruch einleitete. Dabei konnte ich seine Werke vor den Flammen retten. Es schmerzte mich durchaus, als er Deutschland verließ. Himmler wollte ihn zur völkischen Besinnung einsperren, nur für ein paar Tage. Danach wäre alles gut gewesen. Wer wusste denn, was danach? All die Trümmer und das Leid. Und nun, ich entehrt. Meine Pension gestrichen. Wie böse. Versöhnen Sie mich mit ihm. Sie sind ein Ekel. Gehen Sie. Raus. Wenigstens ein Gruß von ihm. Ein Nicken und wieder Mensch sein. Herr Häuser, Sie helfen mir. Sie waren doch sein Augenstern. Das ist ja wie ein Bahnhof hier. Schon wieder Besuch. Was für ein schöner Mensch. Ich sagte schon, es ist Zeit zu gehen. Herr Häuser, helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Ich kann nicht. Anwart, zieh dich an oder auch nicht. Ich springe jedenfalls in Kürze vom Balkon. Nee. So, Ihr Wasser. Bitte schön, der Herr. Ich danke. Danke wel. Die niederländische Woche. Eine schöne neue Belebung für Düsseldorf. An der Entreekaartjes habe ich in ieder geval gedacht. Goedenavond. Insgelijks. Een aangenaam openthoud. Dank u wel. Goedenavond. Was machst du hier? Wohnen. Bitte? Ja. Du wirst doch nicht im Hotel wohnen wollen. Doch, ich wohne im Hotel. Du wirst deinen Vater heute Abend nicht sehen. Ich werde. Du kommst nicht zu dieser Veranstaltung. Ich habe dir gesagt, darf es noch etwas sein? Nein, doch. Wenn Sie sich bitte hier eintrauen. A wine from the Rhine, please. Geisenheimer? Steinberger or from Nierstein. Sounds very good. The last one. Als wäre es nicht schon genug, Scherereien. Ich hatte Klaus doch gebeten, das Hotel zu verlassen. Oder hatte ich das nicht? Ich bin nicht Klaus. Guter Junge, hier erscheint ein unerwarteter Gast nach dem anderen und Klaus will meinen armen, geplagten Vater mit Sentimentalitäten aufwühlen. Das geht bitte nicht. Wir frühstücken nebenan. Wollen Sie nicht lieber gleich ausziehen? Auf meine Kosten. Schauen Sie sich Rothenburg oder Weimar an. Weimar ist hübsch. Ich spreche mit Klaus. Meinetwegen können Sie mit Ihrem Schmollmund Klaus hinters Licht führen, aber nicht mich. Das ist sehr persönlich. Aber verstanden haben Sie es. Nicht richtig. Ihr Niersteiner. Ein Viertel. Bitte schön, der Herr. Was trinken Sie da? Ein Viertel. May I? You're welcome. Anwa, Sie können uns gerne in Zürich besuchen. Nach einiger Vorbereitung meines Vaters, no problem. Zürich? Ja. Aber hier haust ein Obernazi, für den noch eine Lösung gefunden werden muss. Mein Vater darf ihm nicht begegnen. Bluthund und Nobelpreisträger, undenkbar. Und dann ist noch störender Besuch gekommen. Das habe ich gesehen. Also, Sie werden nicht zur Lesung gehen. Machen Sie sich unsichtbar oder ziehen Sie aus. Sie verstehen. Ich werde mit Klaus sprechen. Alles lastet auf meinen Schultern. Klaus kann nicht plötzlich neben ihm sitzen. Nach 30 Jahren. Auf Wiedersehen in Zürich. Ja. Was trinkst du? Niersteiner. So, schon fast heimisch geworden. Frau Erika will ein Hotel für uns suchen. Und sie hat Besuch bekommen. Den sie nicht will. Bertram. Nein, noch einer. Wollen alle zu Vater. Und ihn kaputt machen. Thomas Manns kann man nicht kaputt machen. Und ich lasse mich nicht aus den Herbergen meiner Heimatstadt jagen. Mal sehen, ob sie eine bessere findet. Komm, ich hab Hunger. Wir gehen zum Burgplatz. Goldener Ring. Dort gab es immer ordentliche Küche. Und gut gezapftes Bier. Bier macht mich dick. Nicht eins. Sauerbraten, Gulasch, Klöße. Haben wir genug Mark? Yes, sir. Einen Schnaps vorweg? Oh, nee, never. Bratwurst. So. Hühnchenfrikassee. Zwei Bier. Nimm Königinpastete. Zum Wohl, die Herren. Gut, für mich Sauerbraten. Für den Herrn zweimal Königinpastete. Und zwei Kümmel vorweg. Ja, gern. Nach Köln könnten wir weiter nach Rüdesheim. Ein mittelalterliches Weinlokal neben dem anderen. Alles säuft hier. Im Rausch wurde Europa groß. Dafür gibt es kein Opium. Karl! Mensch, Karl! Alter Schwede, du bist es wirklich! Schön, jemanden zu treffen, den ich nicht kenne. Ich bin nicht Karl. Ach nein, Klaus, du bist doch damals in die Solinger Messerindustrie und abends Handelsschule. Ja? Mann, du hier, der Klaus, ich lass dich umarmen! Ja, Gerd! Wirst du den Gerd wiedererkennen? An mir ist noch alles dran. Ja, eher mehr geworden. Ja, mit der Irmtrud sind wir damals ein paar Mal ins Kino. Mhm. Was ein flotter Vogel. Die Irmtrud hat immer ziemlich von dir geschwärmt. Klaus' Schuhe sind immer geputzt. Der Klaus quetscht sich beim Tanzen nicht so an einen ran und tritt einem nie auf den Fuß. Ja, jetzt hütet sie das traute Heim. Gerd Klüser. Ja. Ja, Irmtrud hat es in der Frauenschaft zur Gaureferentin gebracht. Gute Verbindungen. Konnten wir noch lange nach Südtirol. Und du selbst? Thyssen, was sonst? Wir bauen jetzt ganz groß, hoch hinaus, über 20 Stockwerke. Beim Hofgarten, wie New York. Prima. Ja, du warst ja plötzlich weg vom Radar. Ja, haben sie dich in die Zange genommen? Irmtrud hatte ich mal mit Zwitschi Holzer gesehen. Volksschädling, warmer Bruder. Ja, der ist ja dann auch verschwunden. Ich war auf den Insulinen. Bin 1936 nach Holländisch-Indien. Toller Wetter. Ja, und als es losging? Losging? Ja, Polen, Frankreich. Ich bin in Asien geblieben. Sollte man sich hier die Köpfe einschlagen lassen. Köpfe einschlagen? Das Volk ist verblutet. Hat sein Letztes gegeben. Wir haben den Franzmann überrollt und den Osten platt gemacht. Für Lebensraum. Ja, und der feine Herr eilt sich in der Hängematte von Käsehökern. Wer ist denn das da überhaupt, mit dem du da sitzt? Spinnst du? So, Herr Drücke, Berger, kann ich auf den Tod nicht ab. So. Deutsch aufwachsen und wenn es ernst wird, keinen Finger rühren, ja? Abhauen und sich hinterher wieder an den Tisch setzen. Solchen Unrat lässt man links liegen. Selber Unrat. Also hier herrscht Frieden, meine Herren. Geht mit Zwitschi-Holzer schwimmen und drückt sich dann. Ich zwitsche auch mal ein und würde mich auch gern vor der Abendschicht drücken. So, bitteschön, die Herren. Grüße an Irmtrud und vielen Dank. Ich bring noch Soße für die Kartoffeln. Und Prost. Prost. Und dann essen. Ey, guck mal, der da. Der beobachtet uns. Kenn ich nicht. Nie gesehen. Königsallee von Hans Pleschinski. Erster Teil. Es sprachen Klaus Häuser, Barnaby Mitschurat, seine Eltern Bernd Hahn und Gisela Keiner, Anwar Jan Kersjes, Thomas Mann Wolf-Dietrich Sprenger, seine Frau Katja Susanne Barth, Tochter Erika Lena Stolze, Professor Bertram Ernst August Schäppmann, Gerd Martin Bross. Die Honoratioren: Johanna Gastorf, Andreas Grotgar, Volker Niederfahrenhorst, Josef Tratnik und Wilfried Schmickler. Das Hotelpersonal: Martin Brambach, Wolfgang Rüther, Mareike Hein und viele andere. Sowie Gisbert Baltes als Reporter. Technische Realisation: Gertrud Melcher und Barbara Göbel. Regieassistenz: Hanna Steger. Bearbeitung und Regie: Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie: Ursula Schregel. Den zweiten und letzten Teil können Sie hören heute Abend um 23:05 Uhr hier auf WDR 3.